Kapitel 2, Übung A21. Sie hören 4 Nachrichten auf verschiedenen Anrufbeantwortern. Beantworten Sie die Fragen. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Hallo Klaus, hier ist Oskar. Ich kann heute Abend nicht mit dir ins Konzert gehen. Ich habe Fieber und liege im Bett. Tut mir leid. Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Susanne interessiert sich doch für Musik. Ich rufe später wieder an. Tschüss und viel Spaß heute Abend. Hi Katrin, hier ist Jan. Morgen hat der neue James-Bond-Film im Palastkino Premiere. Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Bitte rufe mich so schnell wie möglich an. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Morgen gibt es wahrscheinlich keine Karten mehr. Bis bald. Hallo Martin, ich bin's, Gudrun. Hast du schon gehört? Madonna kommt nach München. Sie singt dort am 24. und 25. April in der Olympiahalle. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Ruf mich an. Tschüss. Hier ist Klaus Behrens. Frau Köhler, Ihre Karten für die Theatervorstellung heute Abend liegen an der Abendkasse. Bitte holen Sie die Karten eine Stunde vor Beginn der Vorstellung ab, also bis 19 Uhr. Nach 19 Uhr geben wir alle Karten in den normalen Verkauf. Danke und auf Wiederhören.